Erst als Jesus den Tempel verließ, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Meister, sieh doch, was für große Steine und Gebäude das sind. Zweiter Jesus antwortete ihm, du siehst diese riesigen Gebäude? Es wird die Zeit kommen, da kein Stein auf dem anderen bleiben wird, alles wird zerstört werden. Dritter als Jesus später auf dem Ölberg saß, direkt gegenüber dem Tempel, fragten ihn Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas allein, Vierter, sag uns, wann wird das geschehen? Und welches Zeichen wird es geben, wenn all das eintreten soll? Fünfter Jesus begann ihnen zu sagen, passt auf, dass euch niemand in die Irre führt. Sechster, denn viele werden in meinem Namen kommen und sagen, ich bin es, und sie werden viele Menschen täuschen. Siebter, wenn ihr von Kriegen und Gerüchten über Kriege hört, lasst euch nicht erschrecken, denn das muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Achter, denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere, es wird Erdbeben und Hungersnöte an verschiedenen Orten geben. Das alles ist erst der Anfang der großen Schwierigkeiten. Neunter, aber passt auf euch selbst auf, denn man wird euch vor Gerichte bringen und in den Synagogen schlagen. Ihr werdet auch vor Statthalter und Könige gestellt werden, weil ihr zu mir gehört, damit ihr ihnen Zeugnis geben könnt. Zehnter, zuerst muss aber das Evangelium allen Völkern verkündet werden. Elfter, wenn man euch aber festnimmt und ausliefert, macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt, sondern sprecht das, was euch in diesem Moment eingegeben wird. Denn nicht ihr werdet sprechen, sondern der Heilige Geist. Zwölfter, ein Bruder wird den anderen zum Tod ausliefern, und ein Vater sein Kind. Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie töten lassen. Dreizehnter, alle Menschen werden euch hassen, weil ihr zu mir gehört. Aber wer bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet werden. Vierzehnter, wenn ihr aber das Gräuel der Verwüstung an einem Ort seht, wo es nicht sein sollte, wer das liest, soll es verstehen, dann sollen die Menschen in Judäa in die Berge fliehen. Fünfzehnter, wer sich auf dem Dach befindet, soll nicht hinuntersteigen oder ins Haus gehen, um etwas zu holen. Sechzehnter, und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. 17. Schlimm wird es aber für schwangere Frauen und für Mütter mit kleinen Kindern in jenen Tagen sein. 18. Betet aber, dass die Flucht nicht im Winter stattfindet. 19. Denn in diesen Tagen wird es eine Not geben, wie es sie seit dem Beginn der Schöpfung, die Gott gemacht hat, bis jetzt noch nie gegeben hat und auch nie wieder geben wird. 20. Und wenn der Herr diese Tage nicht verkürzen würde, könnte niemand überleben. Aber wegen der Auserwählten, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. 21. Und wenn dann jemand zu euch sagt, seht, hier ist der Christus, oder, seht, dort ist er, dann glaubt es nicht. 22. Denn falsche Christusse und falsche Propheten werden auftreten und Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, sogar die Auserwählten zu verführen. 23. Aber ihr, passt auf. Ich habe euch alles vorhergesagt. 24. In jenen Tagen aber, nach dieser großen Not, wird die Sonne dunkel werden, und der Mond wird nicht mehr scheinen. 25. Die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte im Himmel werden erschüttert werden. 26. Und dann werden sie den Menschensohn in Wolken kommen sehen, mit großer Macht und Herrlichkeit. 27. Dann wird er seine Engel aussenden und die Auserwählten von allen vier Himmelsrichtungen sammeln, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. 28. Lernt ein Gleichnis vom Feigenbaum, wenn seine Zweige weich werden und Blätter treiben, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. 29. Genauso sollt ihr wissen, wenn ihr all diese Dinge geschehen seht, dass er nahe ist, direkt vor der Tür. 30. Ich versichere euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis all das geschehen ist. 31. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen. 32. Doch niemand weiß, wann dieser Tag oder diese Stunde sein wird, nicht einmal die Engel im Himmel oder der Sohn, sondern nur der Vater allein. 33. Seid wachsam und bleibt bereit, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit dafür kommt. 34. Es ist wie bei einem Mann, der auf Reisen ging und sein Haus verließ. Er gab seinen Dienern Aufgaben, jedem seine Arbeit, und dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. 35. Deshalb seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend, um Mitternacht, beim Hahnenschrei oder am frühen Morgen. 36. Er soll euch nicht schlafend finden, wenn er plötzlich kommt. 37. Was ich euch sage, das sage ich allen, seid wachsam.